Kundgabe 6393. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.11.1955. Erkennen der Liebe Gottes in der Schöpfung. Kein Mensch kennt die Allgewalt göttlicher Liebe. Kein Mensch begreifet ihre Fülle und demnach auch nicht die Kraft und Macht Gottes. Doch sie kommt ständig zum Ausdruck in seiner Schöpfung. Die unendliche Liebe, Weisheit und Allmacht beweiset. Darum müsst ihr euch Menschen die Schöpfung allein schon ehrfürchtig dessen gedenken lassen, der sie erstehen ließ. Und ihr müsstet in tiefster Demut aufblicken zu ihm. Ihr aber gehet zumeist gedankenlos an allem vorüber, was euch ein Gegenwartszeichen Gottes sein sollte. Ihr nehmet alles mit einer Selbstverständlichkeit in Augenschein, was als größtes Wunder gewertet werden müsste. Und darum bleibt euch die Liebe und Weisheit Gottes verborgen. Und euer Glaube an Gott ist leblos. Doch seine Liebe ist so unendlich, dass sie auch wirkt trotz eurer Gleichgültigkeit, dass sie ständig neue Schöpfungen erstehen lässet. Denn einmal werdet ihr es erkennen, was seinem schöpferischen Wirken zugrunde liegt. Und dann werdet ihr erbeben bei dem Gedanken, die göttliche Liebe nicht erkannt und bewertet zu haben, als ihr als Menschen noch auf Erden waltet. Denn die Liebe Gottes erkennen und sich ihr hingeben bedeutet, selbst Liebe erfüllt wirken zu können und aller Fehler und Mangelhaftigkeit ledig zu werden. Die göttliche Liebe äußert sich darum so offensichtlich in der Schöpfung, damit sie von euch Menschen erkannt werde und ihr euch nun von ihr freiwillig durchstrahlen lasset. Göttliche Liebe in Empfang nehmen ist gleich der Umwandlung eines geschwächten Wesens zur Stärke. Von der Kraft Gottes müsset ihr durchstrahlt werden, um selbst kraftvoll sein zu können. Und diese Kraft ist die Liebe Gottes, die euch Menschen unaufhörlich zieht und nur eure Bereitwilligkeit fordert, euch ziehen zu lassen von ihr. Seid ihr euch nun vorerst bewusst, dass der Schöpfer seine Liebe euch beweisen wollte durch alles, was er erstehen ließ, dann muss auch in euch selbst die Liebe zu ihm aufflammen. Und dann flutet auch sein göttlicher Liebekraftstrom ein in euer Herz. Und ihr steiget zur Höhe. Ihr sollet nur Gott lieben lernen, was ihr wohl könnet, wenn ihr seine Schöpfungen betrachtet, die seine Liebe und seine Weisheit beweisen. Darum sollt ihr nicht geschlossenen Auges durch die Welt gehen. Ihr sollet das betrachten, was nicht Menschenwille zu Wege brachte, was hervorgegangen ist aus der Kraft eines Schaffenden, den ihr nicht sehen, aber doch erkennen könnet, der nichts ohne Sinn und Zweck erstehen ließ und darum voller Weisheit sein muss, und der die Schöpfung für euch erstehen ließ, weil er euch unendlich liebt. Ihr könnet zwar nicht um den Anlass der Schöpfung und euer eigenes Verhältnis dazu wissen, solange ihr gedankenlos alles um euch betrachtet, doch ihr könnet zu jenem Wissen gelangen, so wie ihr nur nachdenket und mit dem Schöpfer eine Bindung eingehet. Wenn ihr lernet, ihn zu lieben und euch ihm anvertraut in der Anerkennung seiner Macht und Kraft, im Bewusstsein seiner übergroßen Liebe, dann werdet ihr von ihm betreut und versorgt mit allem, was euch mangelt. Ihr werdet Licht empfangen, das heißt, zur Erkenntnis gelangen über euch selbst und über euer Ziel. Und ihr werdet alles mit anderen Augen betrachten lernen, weil ihr euch selbst der Liebe Gottes öffnet, die nun in euch wirken kann. Und ihr werdet selbst erfüllt sein von Liebe, weil die Liebe Gottes eine Kraft ist, die lebendig macht. Und Leben auch Lieben heißt. Sein Leben strömt in euch über, die ihr seine Liebe entgegennehmet. Und ihr müsstet selbst lebendig werden und Liebe in euch entzünden, so wie ihr mit ihm Verbindung habt. An seiner Liebeflamme entzündet sich das Liebelicht, und es wird ewig nicht mehr verlöschen. Und Gottes Liebe wird euch verfolgen, und ob ihr noch so tief gesunken seid, ob ihr noch so lange in Widerstand verharrt. Sie gibt euch nicht auf, aber sie zwingt euch nicht. Doch um wie vieles seliger könntet ihr sein, wenn ihr euch ohne Widerstand von seiner Liebe durchstrahlen ließet. Denn es ist euch möglich, ihn und seine Liebe zu erkennen, weil ihr inmitten einer Schöpfung lebt, die offenkundig beweiset seine Liebe, seine Weisheit und seine Macht. Amen.